Angerichtet ist der deutsche Titel des Romans von Hermann Koch, dessen Verfilmung The Dinner mit Richard Gere, Laura Linney und Rebecca Hall jetzt ins Kino kommt. Zwei Brüder und ihre Frauen, die am Tisch des Nobelrestaurants überlegen, ob sie die Verbrechen vertuschen sollen, die ihre Söhne begangen haben. Angerichtet ist eine treffende Metapher dafür, was sich in der Filmgeschichte beim gemeinsamen Essen oder beim in der Regel verhinderten gemeinsamen Essen abspielt. Hartwig Tegler mit den Top 5 der Filme, in denen da am Esstisch die Pathologien der Gesellschaften oder der Familien sichtbar werden. Würden Sie jetzt den Film starten? Es sind eine Menge Lügen heute Abend hier an diesem Tisch verbreitet worden, aber das könnt ihr mir glauben. Mom, wir wollen essen. Wo waren wir? Reichst du mir den Auflauf, bitte? Mein Auflauf? Oh, verdammt nochmal! Es ist angerichtet, aber vorher haben diverse Protagonisten etwas angerichtet. Du kannst mir gleich helfen, wir bauen den Tisch auf. Platz 5. In Zeiten des abnehmenden Lichts von Matti Gischonek, 2017. Du darfst dich nicht anstrengen, Willem, der Tag ist noch lang. Na, sorgst du dich um mich oder um den Tisch? Der riesige, schwere Eichentisch mit seiner komplizierten Mechanik ich fass mit an. Wird nur zu besonderen Anlässen aufgebaut, wie jetzt, am 90. Geburtstag des DDR-Parteipatriarchen Willem. Verwandte, Nachbarn, alte Genossen, neue Funktionäre finden auf dem Tisch das opulente Buffet. Doch als der Urenkel nicht an die Bockwurst kommt und auf das wackelige Möbelstück klettert, das Fundament des realen Sozialismus kurz vorm Ende 89 ist so mürbe, dass die Zukunft, spricht der Urenkel, den Tisch zusammenkrachen lässt wie ein Kartenhaus, trotz der Nägel, die Willem aus Stabilisierungsgründen in ihn geschlagen hat. Gentlemen, darauf müssen wir anstoßen. Platz 4, Django Unchained von Quentin Tarantino, 2012. Hildi, nochmal nachschenken. Großes Theater, das sich am großen Esstisch des sadistischen Sklavenhalters Leonardo DiCaprio abspielt. Wenn Christoph Waltz und Jamie Foxx Interesse an einem teuren Kampfsklaven vortäuschen, in Wirklichkeit aber Djangos Frau Hildi aus der Sklaverei freikaufen wollen. Sie hatten zuvor angedeutet, dass Sie willens wären, sich von Hildi zu trennen? Das ist wohl wahr, ja. Wenn das so ist, erlauben Sie mir, ein Angebot zu unterbreiten. Ringkampf mit Worten, getaktet, rhythmisiert durch das Auffahren der Speisen auf den Esstisch. Zwischendurch natürlich erlesene Weine und eben solche Pointen, bis die Knarren gezogen werden zum Tarantino-gemäßen Massaker. Platz 3. Im August in Osage County von John Wells, 2013. Weniger blutig, aber ein nicht minder zerstörerisches Psychomassaker spielt sich zwischen Meryl Streep und Julia Roberts und den anderen am Tisch in der guten Stube beim Beerdigungsdinner in Osage County, Oklahoma ab. Iss jetzt. Nein. Iss jetzt, du Scheißkuh. Iss dein Fisch. Was zur Hölle? Iss den verdammten Fisch. Mann, ich hab dir was zu sagen. Hast du nicht? Barbara. Nein, hast du nicht. Halt's Maul. Ich hab keinen Hunger. Iss den Fisch, Lampe. Das gemeinsame Essen, hier ein Auflauf, der zu Boden knallt, dort ein Glas zu viel auf die vielen Tabletten, bringen die schwelenden Familienkonflikte zur Explosion. Die wohlgehüteten, zerstörerischen Geheimnisse fliegen allen um die Ohren. Am Ende ist die krebskranke Mutter, zerfressen von ihrem Hass, alleine. Die drei Töchter werden nie an den Tisch zurückkehren. Madame, es ist serviert. Platz 2. Der diskrete Charme der Bourgeoisie von Louis Buñuel, 1972. Darf ich die Herrschaften jetzt zu Tisch bitten? Jetzt habe ich auch Appetit. Sie sind 6. Angehörige des Großbürgertums, Buñuels geliebtes Hassobjekt. Geplant ist ein stilvolles Abendessen, gedeckt der Tisch, edle Tischdecken, auf denen Weine und Speisen bereitet sind, aber immer wieder verhindern abstruse Missverständnisse das Mahl. Der Tisch bleibt verwaist und nicht mal ist klar, ob das Ganze real oder nur geträumt ist. Eben bester Buñuel. Die gesellschaftlichen Rituale der Bourgeoisie erweisen sich als hohle Farce. Aber die Gänseleberpastete, die gereicht wird, wenn die 6 dann tatsächlich am Tisch zusammenkommen, sie ist exquisit, heuchelt einer. Platz 1. Das Fest von Thomas Winterberg, 1998. Noch ein Geburtstag am großen Tisch. Hotelier Helges Feier auf dem Familienanwesen. Alle sitzen vor ihren Gläsern, die Suppe ist bereits serviert. Jetzt kommen die Reden. Christians Zwillingsschwester hat sich vor kurzem umgebracht. Der älteste Sohn redet. Christian hält nun am Tisch seine Wahrheitsrede. Nüchtern schildert er, wie der 60-jährige Jubilar seine nun erwachsenen Kinder über Jahre vergewaltigt hat. Er missbrauchte uns. Er hatte Sex mit seinen lieben Kinderchen. Das Fest verschwindet im Chaos. Im ersten Dogma 95-Film umkreist Thomas Winterberg auf grandiose Weise den Riesentisch mit den Gästen, um sein in einem Interview geäußertes Credo ins Bild zu bringen. Wo die Familie ist, ist keine Wahrheit. Und am Esstisch ebenso wenig. Deswegen eignen sich Esstische so sehr zum filmischen Minenfeld. Fünf Filme über den Esstisch als Schlachtfeld, zusammengestellt von Hartwig Tegler. Wenn er Ihnen Appetit gemacht hat, Sie finden die Liste bei uns auf der Homepage unter deutschlandfunkkultur.de. Da gibt es die einzelnen Beiträge und die Sendung auch als Podcast. Und Sie können uns auch über Twitter folgen unter @dlfkulturfilm. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Mein Name ist Susanne Burg. Ich wünsche Ihnen ein gutes Pfingstwochenende. Tschüss.